Ein sonderbarer Gedanke begann sich in seinem Kopf durchzupicken, wie ein Küken, das aus der Eierschale will, und fesselte ihn sehr, fesselte ihn immer mehr. An einem anderen Tischchen, fast neben ihm, saßen ein Student, den er nicht kannte und nie gesehen hatte, und ein junger Offizier. Sie hatten Billard gespielt und tranken nun Tee. Da hörte Raskolnikow, wie der Student dem Offizier von einer Wucherin Aljona Iwanowna, der Witwe eines Kollegienregistrators, erzählte und ihm ihre Adresse angab. Das berührte Raskolnikow seltsam. Er kam soeben von dort und hier unterhielt man sich über sie. Gewiss ein Zufall, aber er konnte sich doch nicht von einem überaus ungewöhnlichen Eindruck befreien. Und da war ihm nun, als wollte ihm jemand behilflich sein. Der Student begann plötzlich seinem Freunde allerhand Einzelheiten von dieser Aljona Iwanowna zu berichten. »Sie ist großartig«, sagte er. »Von ihr kann man jederzeit Geld erhalten. Sie ist reich wie ein Jude, kann einem 5.000 sofort auszahlen, geniert sich aber auch nicht, ein Pfand von einem Rubel anzunehmen. Viele von meinen Bekannten waren schon bei ihr, aber sie ist ein Luder.« Und er erzählte weiter, wie böse, wie launisch sie sei. Und wenn man den Termin bloß um einen Tag versäume, sei das Pfand verfallen. Sie gebe ein Viertel des Wertes, nehme 5 oder sogar 7% pro Monat und so weiter und so weiter. Der Student kam richtig ins Schwätzen und erzählte unter anderem auch noch, dass die Alte eine Schwester, Lisaveta, habe, die sie, so klein und unansehnlich sie selbst sei, alle Augenblicke schlage und unter völliger Bevormundung wie ein kleines Kind halte, obwohl Lisaveta mindestens 3-mal größer und stärker sei. »Ja, eigentlich ist diese Lisaveta auch ein Phänomen«, rief der Student auflachend aus. Und nun begann er, sich über Lisaveta zu verbreiten. Der Student erzählte mit augenscheinlichem Genuss und lachte dabei fortwährend. Der Offizier hörte mit großem Interesse zu und bat den Studenten, die Lisaveta zu ihm zu schicken, damit sie seine Wäsche ausbessere. Raskolnikow verlor kein einziges Wort von der Unterhaltung und erfuhr somit in kürzester Zeit alles Wissenswerte. Lisaveta sei die jüngere Stiefschwester der Alten, von anderer Mutter, und sei schon 35 Jahre alt. Sie arbeite Tag und Nacht für die Schwester, sei deren Köchin und Wäscherin und nähe außerdem um Lohn, ginge außerhalb des Hauses Dielen scheuern und gebe jeden Verdienst der Schwester ab. Und ohne die Erlaubnis der Alten wage sie keine Bestellung und keine Arbeit anzunehmen.